Ich kann dir vorneweg sagen, ich bin ein total schwieriger Interviewpartner, weil ich immer so verschachtelte Sätze spreche und mittendrin abbreche, neue Gedanken und so. Also in Kursen ist das immer so regelmäßig. Dann, wenn die Leute zu faul sind, irgendwie rauszugehen, sagen, oh komm, ich mache mit dir ein Interview. Und dann kriegen die graue Haare, weil sie dann den Mist schneiden müssen. Aber das müssen wir ja nicht. Ich muss es ja nicht schneiden, das muss ja jemand anders schneiden. Du wahrscheinlich selber. Wir senden das ja ungeschnitten. Das ist ja. Also, Thema Erwerbsbiografien. Als was siehst du dich momentan? Momentan bin ich Medienpädagoge. Das ist meine Berufsbezeichnung. Das heißt, du arbeitest gerade? Ja. Ich bin gerade angestellt bei einem Radio als Medienpädagoge. Hab da eine halbe Stelle. Und kannst davon leben? Ja, das ist also für meine Verhältnisse recht gut bezahlt. Ich kriege 800 Euro im Monat raus. Davon kann ich gut leben. Das ist für mich ein guter Verdienst. Hast du Medienpädagogik studiert? Nee, ich habe studiert Journalistik und, nee, eigentlich umgekehrt. Theaterwissenschaft war mein Hauptfach und ein Nebenfach war Journalistik. Und in die Medienpädagogik bin ich eher so reingerutscht, weil ich habe beim Radio gearbeitet, habe auch für Zeitschriften geschrieben, also im journalistischen Bereich, habe dann halt so Leute kennengelernt. Nee, das ist noch ein bisschen anders. Eigentlich habe ich die Leute nicht kennengelernt, sondern ich habe vor allen Dingen im freien Radio gearbeitet. Und dort kommen ja ständig irgendwie neue Leute, die dann mal die Technik erklärt haben müssen. Und irgendwann hat man mich mal gefragt, hast du nicht mal Lust, so am Wochenende für 4 Leute so einen Workshop zu geben? Also da haben sie noch nicht Workshop gesagt, sondern eben so das Radio zu erklären und wie man Radio macht. Und das ist dann immer mehr geworden und irgendwann wurde das dann auch professioneller, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also dass ich das dann eben berufsmäßig auch gemacht habe und Geld für bekommen habe und dann Honorarverträge gemacht habe und jetzt eben habe ich eine Stelle als Medienpädagoge. Als was hast du dir vorgestellt, würdest du arbeiten, wenn du Theaterwissenschaft bis zum Ende verfolgt hättest? Ah, ich habe das bis zum Ende verfolgt. Ich habe das schon fertig studiert. Mir war von vornherein klar, dass Theaterwissenschaft nicht so, also jetzt so ein festes Berufsbild ist. Ne? Also irgendwie kann man dann Dramaturg werden oder man kann irgendwas am Theater arbeiten. Aber ich habe das damals, also kann ich mich noch dran erinnern, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du denn werden mit diesem Studium, dann habe ich immer sofort argumentiert, naja, das ist irgendwie ganz schön, Journalistik und Theaterwissenschaft, also ich kann in eine Kulturredaktion gehen und bin dafür qualifiziert und kann darüber schreiben oder berichten oder wie auch immer. Und da, so habe ich ja während des Studiums auch mein Geld verdient. Also ich war da eigentlich Kulturjournalist und habe im Theater also irgendwelche Hospitanzen gemacht und so. Also es hat mich auch interessiert, Regie und so eine Geschichten zu machen. Aber Theaterwissenschaft ist jetzt nicht der wirklich, also dann muss man halt Regie studieren, wenn man Regisseur werden will. Also über Umwege kann man Theaterwissenschaft machen und dann selber Stücke inszenieren und irgendwann wird man vielleicht auch Regisseur. Das hat mich schon interessiert. Habe ich einfach nicht durchgehalten. Fehlender Ehrgeiz? Wahrscheinlich schon. Also dazu gehört auch eine ganze Menge Arroganz. Also ich würde mich jetzt auch wieder hinstellen und irgendwelches Zeug inszenieren, aber der Theaterbetrieb ist schon auch einer, also so wo es darum geht, wen kennt man wie gut und wem schüttelt man die Hand und dann kriegt man Inszenierungen. Und wenn man das nicht unbedingt so mitmachen will oder kann oder warum auch immer, dann ist man halt darauf angewiesen, dass man alles selber organisiert. Also das habe ich sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel im unabhängigen Bereich bei freien Gruppen gearbeitet. Und das ist einfach anstrengend. Und irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich jetzt einen Auftrag kriege, wenn jetzt jemand sagt, mach das und, also wir haben hier ein Stück, wir möchten das für das und das Publikum inszenieren, hast du Lust, dann könnte ich das sehr gut erfüllen. Aber ich habe jetzt nicht den Antrieb und sage, boah, ich muss unbedingt die und die Geschichten erzählen und deshalb kümmere ich mich darum, dass ich Geld habe, dass ich Schauspieler kriege, dass ich Probenräume kriege und so. Und das ist eben so die Hürde, die da besteht und deshalb bin ich da auch nicht dran geblieben. Und eine wirkliche Anstellung an einem Theater, so als fester Hausregisseur, der seinen Zwei-Jahres-Vertrag hat, hat mich nie interessiert, weil ich glaube, wenn ich innerhalb von einem Jahr 6 Stücke hintereinander inszenieren muss, da kriege ich dann auch eine Macke, weil ich mich nur noch wiederholen kann. Also das finde ich eben, ich glaube, so kreativ kann man irgendwie nicht sein. Das ist dann auch wie Bandarbeit. Das heißt, du bist nach dem Studium wo gelandet? Nach dem Studium bin ich nach Zürich gegangen. Also ich habe in Leipzig studiert und habe mich dort erstmal wieder so in dem Theaterbereich platziert. Also ich hatte damals so eine Hospitanzstelle am Schauspiel in Zürich. Bin dann durch dumme Zufälle, weil ich irgendwelche Leute kannte, an die Schauspielakademie geraten, also die Ausbildungsstätte für Schauspieler und Regisseure, und habe dort eine Assistenz gemacht und dadurch kannte ich dann halt sehr viele Schauspielstudenten und bin also so in diesem Theaterbereich so ein bisschen kleben geblieben, hatte aber auch einen Kontakt zum Freien Radio und habe dort mit einem damals noch Kollegen, der dann ein guter Freund wurde, habe ich zusammen halt Hörstücke oder Hörkunst produziert und das ging so weit, dass wir zusammen ein gemeinsames Studio, Tonstudio aufgebaut haben und das hab ich 5 Jahre lang gemacht, also so mehrgleisig gefahren. Damals fand ich das ziemlich schwierig zu beschreiben, was ich bin, also Kunst, Kultur, Radio, Journalistik, das war so alles. Und mein Leben hat sich auch so total zusammengesetzt, dass ich ganz verschiedene Projekte gemacht habe. Konntest du von der Summe der Projekte leben? Ich habe davon gelebt. Also, aber das konnte ich vor allen Dingen, weil ich ein ganz billiges Zimmer hatte, was nur 180 Franken gekostet hat. Und dadurch ging das. Ja. Hast du dein Studium finanzieren müssen? Ich habe kein BAföG genommen. Also ich hätte als BAföG vielleicht, keine Ahnung, 40 Mark oder sowas gekriegt. Und dann habe ich gesagt, nee, interessiert mich nicht. Und ich habe nebenbei immer gejobbt, ja. Hast du irgendwann mal überlegt, dass es ohne den Umweg des Studiums du vielleicht hättest direkt dorthin kommen können, wo du jetzt bist? Also ich selber weiß ich nicht, das habe ich jetzt noch nicht so überlegt. Vielleicht gäbe es Wege, keine Ahnung. Also ich bin froh, dass ich diesen Weg genommen habe. Ich finde das sehr schön mit allen Höhen und Tiefen. Ich weiß nicht, ob es da... Doch, wahrscheinlich hätte man auch andere Wege. Aber das habe ich für mich nie so thematisiert. Das heißt, für dich war nie klar absehbar, dass du jetzt auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitest mit Ausbildung... Kontakte knüpfen? Nee, überhaupt nicht. Also vielleicht in kleinen Zeitabschnitten, dass ich gesagt habe, so, ich möchte im nächsten Jahr, keine Ahnung, das und das machen und deshalb muss ich mit den und den Leuten irgendwie sprechen oder muss die irgendwie kennenlernen. Aber so, also für mich gab es nie den Plan, ich werde jetzt Medienpädagoge. Also auch, also diese Stelle, die ich jetzt habe, das hat sich einfach so ergeben. Und wenn ich jetzt mal so die letzten 10 Jahre mir angucke, da gab es dann auch immer wieder Phasen, wo ich gesagt habe, eigentlich interessiert mich das nicht mehr. Ja? Also ich mache die Arbeit gerne, ich gebe gern Workshops, Radio-Workshops oder arbeite mit Menschen zusammen. Aber ich merke das auch, wenn ich das zu viel mache, dann denke ich, oh nee, vielleicht möchte ich lieber, was weiß ich, andere Sachen machen. Also ich kann nicht sagen, dass es da ein Ziel gibt, einen Plan, wo will ich hin oder wo komme ich an. Ich bin mit dem, was ich gerade mache, recht zufrieden. Und wenn ich spüre, also es gab auch schon Jobs, die ich gemacht habe, wo ich dann eben irgendwann nicht mehr zufrieden war und dann habe ich damit aufgehört. Größere Freiheit heißt größere Existenzangst? Also Angst nicht, aber Unsicherheit. Ich weiß nicht... was in einem halben Jahr, ja, jetzt weiß ich schon, was in einem halben Jahr ist, da habe ich immer noch diese Stelle, aber ich weiß nicht, was in einem Jahr sein wird, wenn die Stelle ausläuft. Und es gab auch schon Zeiten, wo ich eben plötzlich gar nichts verdient habe und das war dann auch schwierig, also wo man sich dann mit Hilfe von Freunden durchhangeln muss oder wirklich mit Händen und Füßen irgendwelche komischen Jobs sucht und Äpfel ernten geht oder so ein Kram. Also das Das gehört zusammen, ja. Aber ich würde das nicht als... also es ist keine Angst. Oder ich schiebe die Angst weg oder mache mir keine Gedanken drum. Bis jetzt ging das irgendwie. Und für mich ist das, ja, vor allen Dingen die Freiheit. Das heißt, du könntest dir diese Freiheit auch noch in 10 Jahren für dich vorstellen? Ja. Also... ja, eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass sich mein Leben jetzt so wahnsinnig ändern wird, dass ich eine Festanstellung suche. Sage ich aus dem jetzigen Erfahrungshorizont heraus. Ich weiß nicht, wie sich das ändert. Ich weiß, dass es wahrscheinlich schwieriger wird. In 10 Jahren bin ich dann 50 und weiß ich nicht, wie agil man dann noch so hier auf dem Markt sich da so einbringen kann. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt... denke ich nicht viel in die Zukunft, vor allen Dingen in solchen Maßstäben. Ich habe auch keine Rentenversicherung abgeschlossen oder sowas. Also da gehe ich sehr, meine Mama würde wahrscheinlich sagen, dumm, also naiv, blauäugig irgendwie rein. Aber ich habe das Gefühl, wenn es mal dazu kommt und ich muss mich damit auseinandersetzen, das macht mir sofort graue Haare und ich finde irgendwie nicht den Weg, wo ich mich wirklich absichern kann und möchte das irgendwie auch gar nicht. Deshalb lebe ich da schon in den blauen Tag hinein. Also du vertraust auf deine Kreativität und Leistungsfähigkeit? In gewisser Weise schon, auch wenn das vielleicht dumm ist. Warst du irgendwann mal in der Situation, dass du Geld vom Staat annehmen musstest? In welcher Form auch immer? Also, ich habe immer versucht, mich dem zu verweigern. Also zum Beispiel beim BAföG war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich gesagt habe, ich will kein Geld. Also ich will mich nicht verschulden und das dann in, keine Ahnung, 15 Jahren zurückzahlen müssen, wo ich nicht weiß, was da ist. Naja, ich war mal bei der Armee oder Zivildienst und also da habe ich auch Geld irgendwie vom Staat gekriegt. Und das habe ich auch angenommen. Aber jetzt, also irgendeine Art von Unterstützung, Sozialhilfe, sonst was habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Und wie denkst du, wirst du deine Rente finanzieren? Ich hoffe, dass da genug auf dem Konto dann ist bei mir. Jetzt sieht es noch nicht so aus. Nee, keine Ahnung. Irgendwie stelle ich mir schon vor, dass ich wahrscheinlich immer tätig sein werde und immer irgendwas machen werde. Und wenn es dann ist, dass ich Kinder hüten muss oder will, weiß ich ja auch nicht. Und so meinen Lebensunterhalt verdiene. Glaubst du, dass deine Arbeit so entlohnt wird, dass du genauso viel verdienst, wie du arbeitest? Also ich weiß, dass ich ziemlich viel ehrenamtlich mache. Ich mache ziemlich viel Arbeit, die nicht bezahlt wird. Ärgere mich darüber auch manchmal, weil es zum Teil Arbeit ist, die andere bezahlt bekommen oder beziehungsweise andere ziehen Nutzen daraus und kriegen dafür Geld und ich nicht. Insofern kann ich sagen, nein, meine Arbeit wird nicht so bezahlt, wie sollte. Andererseits, wenn ich, also jetzt bei meiner Haupttätigkeit, finde ich, werde ich doch, also ich kriege einen Tagessatz von 250 bis 300 Euro, wenn ich einen Workshop gebe. Das finde ich ordentlich. Ich weiß, dass andere Leute noch viel mehr Geld dafür verlangen. Und in bestimmten Kontexten würde ich auch mehr, also wenn ich zum Beispiel für eine Bank jetzt so einen, warum auch immer, so einen Kurs mache, würde ich wahrscheinlich auch auf 800 Euro oder sowas gehen. Aber ich finde, 300 Euro ist... also kein sehr guter, aber ein brauchbarer Tagessatz. Ich habe oft diese Situation, dass dann verhandelt wird, dass Leute versuchen, mich runterzuhandeln. Und bei mir ist die Grenze definitiv bei 250. Also unter dem bin ich arrogant und sage, mache ich nicht. Also ich kann mir das nicht leisten, für 100 Euro irgendwo arbeiten zu gehen. Also wenn es eben nur so 2 oder 3 Tage sind. Ja? Wenn es irgendwas Längerfristiges ist, dann na klar, kann man über Preise auch reden. Was? Das findet sehr häufig statt, dass man, also dass der Wert der Arbeit runtergedrückt wird. Aber wie gesagt, ich habe mir da so eine Arroganz entwickelt und sage, dann mach das mit anderen Leuten, nicht mit mir. Was bringt dich dazu, auf der anderen Seite ehrenamtlich zu arbeiten? Was bringt mich dazu? Das ist eine gute Frage. Naja, also die ehrenamtliche Arbeit, die ich jetzt mache, hauptsächlich ist für den Leichtathletikverband mache ich die Pressearbeit. Also ich habe mich irgendwann entschieden, ich möchte Sport machen. Und dann hat man mich gefragt, hast du nicht Lust, da in dem Vorstand oder in dem Präsidium mitzuarbeiten? Dann habe ich gesagt, ja. Warum nicht? Weil ich weiß, wenn ich in so einer Organisation drin bin, muss ich auch irgendwas dafür tun, dass ich eben Sport machen kann. Ne? Und so. Also man muss sich irgendwie engagieren. Mir war dann ziemlich schnell klar, dass es eben doch ziemlich viel Arbeit ist. Und eigentlich denke ich auch dann, also man hat dieses Ehrenamt, dann ist man gewählt auf 4 Jahre. Und ich bin gerade am Überlegen, das reicht dann auch. Dann möchte ich danach wieder nur Nutznießen. Weil es eben sehr viel Arbeit ist. Und also sehr häufig wird man ja in solchen Ehrenämtern auch ganz schön verbrannt. Und das Gefühl habe ich jetzt schon auch. Ich finde es richtig, sich für bestimmte Sachen auch zu engagieren. Und also eben ehrenamtlich, ohne Geld. Ich finde einfach, dass es viel, viel, viel zu sehr verbreitet ist und viel zu, also vieles wird ganz als selbstverständlich genommen, ohne dass da irgendwie, ja, es muss ja nicht immer Geld sein, aber ohne dass da irgendwas zurückkommt. Und das finde ich schon ärgerlich. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass jeder Handschlag immer gleich nur mit Hand auf und ich mache nur was, wenn ich jetzt so und so viel Kohle kriege. Glaubst du, dass insgesamt bei den Menschen eine größere Bereitschaft da ist, ehrenamtlich zu arbeiten, als beispielsweise vor 10 Jahren? Kann man so allgemein, glaube ich, nicht sagen. Also ich glaube, es gibt da verschiedene. Also es gibt Leute, die sind gut im Geschäft und da habe ich das Gefühl, geht die Bereitschaft, etwas ehrenamtlich zu machen, eher zurück. Aber ich kenne ich weiß von genügend Leuten, die eben arbeitslos sind oder was weiß ich, sich mit sonst was für Jobs über Wasser halten oder eben eine Rente kriegen und trotzdem ehrenamtlich was machen, weil sie eben was tun möchten und nicht zu Hause rumsitzen. Und da habe ich schon das Gefühl, na, ich weiß nicht, ob es gestiegen ist, kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, da ist eine sehr große Bereitschaft da, überhaupt was zu machen. Sich überhaupt in so eine gesellschaftlichen oder sozialen Kontexte wiederzubringen und tätig zu sein. Würdest du für dich behaupten können, dass Arbeit wichtig ist? Ja. Aber auch da ist es so zwiegespalten. Also früher hätte ich noch viel lauter Ja gesagt. Also hätte ich gesagt, ohne Arbeit kann ich gar nicht leben. Ist in gewisser Weise auch noch. Ich definiere mich über sehr viel, was ich mache, also über meine Tätigkeit, meine Arbeit. Aber ich habe in den letzten Jahren auch angefangen, einfach faul zu sein und zu sagen, aber ich bin auch, wenn ich auf dem Sofa liege und nicht, wenn ich nur permanent rumwusele und kreativ bin. Also das gehört genauso zu mir.